tocam agora as melhores músicas em inglês. Jump, Oh, Thank you.

studieren. Ich sag ja Wirtschaftspolitik, drum sitz ich hier. Da sagt er, dass er von der Zeitung wär. Und da wär der Lokalredakteur. Ein Rentner ruft, ihr solltet euch was schämen. Ein anderer meint, das läge alles am System. Das ist so krank wie meine Leber, sag ich barsch. Die 12 Semester waren doch nicht so ganz umsonst. Ausnahmsweise mal beim Bier. Frühmorgens wach ich auf, 16.10 Uhr. Die ganze Welt scheint sich um mich zu drehen. Nur im Magen fühle ich mich nicht so recht. Eins von den 30 Bierchen gestern war wohl schlecht. Hey! Kreuzberger Nächte sind lang. Zu einem Tag, die Rollen. aus.